Ich wünschte ihm noch einen angenehmen Abend und wandte mich zur Brücke. »Weg!« Ich drehte mich um. Er lehnte mit verschränkten Armen an seinem Wachhäuschen und sagte, »Zwei Wochen nach dem Tod meiner Frau wollte ich mir nachts mal ein Glas Wasser holen, und da habe ich sie in ihrem Lieblingsbademantel am Küchentisch sitzen sehen. Ich hatte kein Licht gemacht und es war ziemlich dunkel in der Küche, aber ich schwöre bei Gott, sie war da. Als ich dann das Licht angemacht habe...« Er hob seine halbgeschlossene Faust und spreizte dann die Finger. »Weg!« »Ich habe mal meinen Sohn nach dessen Tod gehört. Da er sich mir anvertraut hatte, meinte ich ihm das schuldig zu sein. Seine Stimme kam aus dem Wandschrank, das schwör ich.« Er nickte, wünschte mir eine gute Nacht und ging zurück in sein Wachhäuschen. Auf den ersten anderthalb Meilen des Rückwegs kam ich wieder an den vielen Häusern vorbei. Erst waren es die ganz normalen Eigenheime, aber mit jedem Schritt wurden sie größer und protziger. In einigen brannte sogar Licht und es standen Autos auf den Muschelkiesauffahrten, aber die meisten Häuser lagen im Dunkeln. Die Eigentümer kamen immer erst nach Weihnachten und waren spätestens zu Ostern wieder weg, natürlich abhängig von irgendwelchen Pandemiesituationen. Kaum lag die Schranke zum nördlichen Teil hinter mir, wirkte alles gänzlich unbewohnt. Die wenigen McProtz-Villen lagen geschützt vor fremden Blicken hinter dicken Wellen aus Rhododendron und Palmetto-Palmen, die bis an den Straßenrand reichten. Das Einzige, was man hörte, waren die Grillen und die Wellen am Strand, eine einzelne Nachtschwalbe und natürlich die eigenen Schritte. Als ich an dem gelben Flatterband vorbeikam, das die Auffahrt zum Haus der Bells absperrte, war es fast stockdunkel. Zwar stand der Dreiviertelmond hoch am Himmel, doch davon hatte man nichts, weil sein Licht von dem irrwitzigen Wildwuchs in Floridas Treibhausklima geblockt wurde. Und hier, kurz nach der Auffahrt, setzte auch das Quietschen wieder ein, 10 Schritte oder so hinter mir. Ich bekam eine Gänsehaut und die Zunge klebte mir trocken am Gaumen. Ich blieb stehen und konnte einfach nicht weitergehen, geschweige denn rennen. Nicht, dass ich mit meinen rostigen Gelenken weit gekommen wäre. Ich begriff, was los war. Sie hatten hier auf mich gewartet und würden mir nun bis zu Gregs Haus folgen. Woran ich mich am deutlichsten erinnere, war dieses Druckgefühl hinter den Augen, als würden sie in ihren Höhlen anschwellen und demnächst platzen. Ich dachte wirklich, ich würde gleich erblinden. Das Quietschen stoppte. Zugleich konnte ich etwas anderes hören, meinen Herzschlag, wie eine gedämpfte Kesselpauke. Die Nachtschwalbe war verstummt, ebenso die Grillen. Ein kalter Schweißtropfen bahnte sich einen Weg von der Schläfe zum Kinn. Ich machte einen Schritt. Es war schwer, dann noch einen, schon leichter. Beim dritten war es noch einfacher. Ich ging weiter, wenn auch wie auf Stelzen. Keine 20 Schritte von Gregs Haus entfernt setzte auf einmal das Quietschen wieder ein. Ich blieb stehen und das Quietschen stoppte. Ich ging auf meinen unsichtbaren Stelzen weiter und das Quietschen setzte wieder ein. Es war der Kinderwagen. Die Zwillinge schoben ihn hinter mir her, setzten ihn in Bewegung, wenn ich weiterging, und stoppten ihn, wenn ich stehen blieb. Und dabei grinsten sie, da war ich mir sicher. Es war aber auch ein zu ulkiger Streich auf Kosten ihres neuen... Was eigentlich? Was genau war ich für sie? Ich befürchtete, die Antwort zu kennen. Ellie Bell hatte mir ihren Besitz vermacht, ihr Haus, ihr Geld, ihr Anlagevermögen, aber nicht nur das. Richtig?